Willkommen in Krokodilstadt. Ein Pharao, er hieß Sesostris, startete ein besonders großes Projekt. Er verfügte den Bau eines großen Kanals, der den Nil mit dem Fayum-Becken verbinden sollte. Das Fayum-Becken war ein riesiger Sumpf voller Mücken und Krokodile. Nur wenige Menschen lebten dort, denn es gab zu wenig zu essen und viel zu viele Krokodile. Die Ägypter fingen also an zu graben. Zehntausende Arbeiter aus dem ganzen Land kamen und schufteten unter der gleißenden Sonne. Sie schaufelten und schaufelten und schaufelten. Hin und wieder wurden sie von einer Mücke gestochen, aber sie gruben trotzdem weiter. Ab und zu wurde jemand von einem Krokodil verschlungen, dann rackerten die anderen umso mehr. Es gab so viel zu tun, dass der Pharao starb, bevor die Arbeiten beendet waren. Aber sein Sohn, Amenemhet, der neue Pharao, befahl den Leuten, weiter zu graben. Also buddelten sie und buddelten, und mit der ausgehobenen Erde bauten sie gleich noch ein paar Deiche und Dämme. Irgendwann war der Kanal dann endlich fertig und das Nilwasser floss ins Fayum-Becken und verwandelte es in einen riesigen künstlichen See. Wenn jetzt eine gefährliche Flut kam, wurden die Wassermassen in diesen See geleitet, sodass die Dörfer am Fluss verschont blieben. Und wenn eine Dürre einsetzte, wurde das Seewasser in den Nil zurückgeschleust, damit die Bauern ihre Felder wässern konnten. Das Fayum-Becken war plötzlich kein Sumpf in einer Wüste mehr, sondern ein Gebiet voller fruchtbarer Felder und blühender Dörfer. Am Ufer des künstlichen Sees entstand sogar eine große neue Siedlung. Ort, wo viel gebuddelt wurde, nannte man sie. Später bekam sie den Namen Krokodilstadt. Und was passierte mit den Krokodilen? Einige starben, andere suchten sich einen neuen Sumpf. Und ein paar blieben in der Krokodilstadt. Im Zentrum der Stadt errichteten die Ägypter einen großen Tempel zu Ehren ihres neuen Krokodilgottes Sobek. In diesem Tempel lebte ein Krokodil wie eine Art Haustier. Und jeder, der es zu Gesicht bekam, hielt es für den Gott Sobek persönlich. Jeden Tag fütterten die Tempelpriester das Krokodil mit Kühen, Schweinen und Enten. Sie sollen sogar Juwelenarmbänder über seine Vorderbeine gestreift und ihm goldene Ohrringe verpasst haben, was dem Krokodil wahrscheinlich nicht ganz so gefiel wie das Futter. Hast du jemals versucht, einem Krokodil Ohrlöcher zu stechen? Bestimmt nicht ganz einfach. Lass lieber die Finger davon.